Mein Mann hat öffentlich vor Zeugen gedroht, mich umzubringen, ja. Er macht mich fertig, er lässt mir keinen Stein auf den anderen und ich soll aufpassen, dass er nicht bei Nacht kommt und mir den Schädel einschlägt. Das hat er vor Zeugen gesagt. Das interessiert die Polizei überhaupt nicht, weil es ist ja kein eindeutiger Beweis. Das sagt er so daher im Eifer des Gefechts und, und. Das Fahrzeugkennzeichen konnte ich nicht merken, weil ich sofort in Handschellen gelegt und in einen Einsatzwagen verfrachtet wurde. Hier sind meine Tiere bereits weiter verhökert worden an Viehhändler und sind auf Tierheime verteilt. Die Tierheime betreiben auch einen Tierhandel, wie ich feststellen musste. Na, hier geht's nur rein um Nutztiere und Haustiere, Hunde, Katzen, Schafe, Rinder. Sagt Ihnen der Name Staatsanwältin Maja Schönfeld etwas? Die ist vom Landgericht Kiel, ist sie momentan. Kann natürlich sein, dass sie vorher auch woanders war. Sie ist bereits in einen Fall verwickelt. Da gibt es einen Blog im Internet, wo sie dann auch abgezogen wurde. Das Ganze wurde runtergespielt. Wenn Sie Staatsanwältin Maja Schönfeld in der Google-Suche eingeben, tut sich Ihnen ein Albtraum auf. So, jetzt sagen Sie mal, was ist bei Ihnen passiert? Erstmal die Zusammenfassung, ganz kurz. Und dann anschließend erst die kleinen Details. Erst möchte ich erst wissen, haben Sie die Tiere ganz normal gehalten wie andere auch? Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich weiß, wer das Ganze initiiert hat. Und zwar ein rachsüchtiger Ex-Mann. Der hat mich mit einem Nachbarn und zwei weiteren mir unbekannten Personen, wo ich sagen muss, alle Personen waren nicht auf meinem Grundstück, haben auch keinen Zugang zu meinem Haus, haben mich angezeigt, dass bei mir hier Tiere zu Tode kommen und ich die Hunde ganz schrecklich halte und quäle und, und. Und aufgrund dieser Anzeige hat man mein Haus in meiner Abwesenheit aufgebrochen. Ich kam denn frisch dazu, hat mich sofort in Handschellen gelegt und hat alle Tiere abtransportiert. Obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass ich nicht von allen Tieren der Eigentümer bin. Über diese Eigentumsverhältnisse wurde sich hinweggesetzt. Obwohl die Eigentümer dann sofort nächsten Tag ihr Eigentumsrecht geltend gemacht haben, haben die bis heute es noch nicht zurückerhalten. Und die Staatsanwältin hat ohne eine gesetzliche Anhörungsfrist die Tiere bereits weiter veräußert. Verkauft? Verkauft, ja. Joa. An Tierheime und an Tierhändler. Das ist übel. Ja. Hat sie einen Grund dafür benannt? Nein, es hat ja noch nicht mal eine Anhörung gegeben. Ich habe eine sehr gute Rechtsanwältin, die speziell Tierrecht macht, Hunde-Pferderecht und auch sehr erfahren ist im Strafrecht. Wie heißt die? Frau Rottmann. Kenne ich nicht. Die ist sehr, sehr gut. Und die sagt auch, hier hat eine Grundrechtsverletzung standgefunden. Es klagen schon die anderen Eigentümer. Es laufen Anzeigen beim Justizminister, Dienstaufsichtsbeamten. Beschwerden und die Tierheime sagen, sie haben im guten Glauben die Tiere erworben und sind nicht bereit, den anderen Leuten ihr Eigentum wieder rauszugeben. Ja, das ist im bürgerlichen Gesetzbuch leider so geregelt. Wenn man bösgläubig annimmt, muss man zurückgeben. Wenn man gutgläubig, braucht man nicht, heißt es. Also eigentlich sind die Tiere gestohlen, weil sie sich über diese Anhörungshin weggesetzt hat. Und es ist ja so, wenn man mir jetzt erstmal sagt, oh Gott, da ist ein Verdacht, die Frau quält ihre Tiere, dann kann man ihr die zwar abnehmen, aber nicht das Recht an meinem Eigentum. Ich hätte denn die Möglichkeit, die anderweitig unterzubringen, weil das ist ja nach wie vor eine Sache und nach wie vor mein Eigentum. Es gibt Haltungsverbote, aber trotzdem darf ich Eigentümer sein. Haltungsverbot gab es? Nein, gab es nicht. Das ist dann auf die Schnelle ausgesprochen worden, ohne dass ich Anhörung bekommen habe und dass mein Anwalt Akteneinsicht bekommen hat. Wie viel Wert hatten die ganzen Tiere? Oh, einen großen Wert. Ich habe eine angemeldete Zuchtstätte, werde von Zuchtwarten betreut. Da kommen allein die Rinder 10.000 Euro. Und dann die ganzen Hunde noch, so ein junger Hund mit Körung, der hat schon Wert von 1.500, 2.000 Euro. Ja, insgesamt? 20.000 Euro kommen hier zusammen. Mhm. Und diese 20.000 Euro hätten jetzt beispielsweise die neuen Eigentümer nicht bezahlen brauchen im Gesamten. sondern wahrscheinlich einen geringeren Preis. Die haben einen deutlich geringeren Preis. Die Tierheime werden die für einen Appel und Knopf gekriegt haben. Und der Viehhändler, ich weiß, wo sie stehen, der wird die auch für einen Appel und Knopf gekriegt haben. Mhm. Ja, ich kann Ihnen da mehrere Telefonnummern geben und Adressen von Leuten, denen es ähnlich ergangen ist. Das wäre klasse. Gibt's auch im Internet gibt's einiges, aber die meisten Adressen habe ich. Die meisten ja bei mir anrufen. Soll ich Ihnen meine E-Mail-Adresse geben? Schicken Sie mir eine E-Mail, das ist viel einfacher. Okay, dann geben Sie mir Ihre. Udo-Pohlmann. Pohlmann mit H? Ja. @t-online.de. Ich schreibe einfach Kennwort betreff Tierbeschlagnahmung. Ja, reicht. Okay. Und wenn Sie den Herrn Gehring bitten möchten, dass der mich anruft, das wäre sehr, sehr wichtig, weil wir haben die Zeitschrift den Spiegel bereits darauf aufmerksam gemacht. Der ist sehr interessiert und der bittet natürlich, dass sich alle betroffenen Tierhalter melden, dass sie das richtig aufrollen können. Haben Sie da einen Kontakt vom Spiegel? Das hat eine Bekannte von mir, die ist Eigentümer von zwei der beschlagnahmten Hunde. Das ist eine Frau Rösner. Das kann ich gerne weiterreichen. Dann gebe ich ihr ihre Namen und E-Mail-Adresse. Ja. Weil wir versuchen jetzt, jeder arbeitet auf seinem Gebiet und dann tauschen wir uns gegenseitig aus. Mhm. Zum einen wollen wir natürlich die Tiere wiederhaben, zum anderen müssen solche Menschen das Handwerk gelingen. Ja, aber es gibt Leute, die klagen seit Jahren wegen der Tiere. Krank alles. Die Tiere sind die werden hier abgeholt, angeblich, weil es ihnen ja hier so schlecht geht. Und dann kommen die in eine Maschinerie rein. Ich habe einen kranken, 15 Jahre alten Kater, der auf eine lebenswichtige Diät angewiesen ist. Der ist jetzt durch zwei Hände gegangen und niemand weiß was von der Diät. Ich habe jetzt das Tierheim ausfindig gemacht, wo er ist. Die wussten von überhaupt nichts. Mhm. So, und wenn das noch lange weitergeht, dann kann man den alten Kater einschläfern. Jetzt erzählen Sie mal genau, was passierte, als Sie nach Hause kamen. Und sie festgenommen wurden, in allen Einzelheiten. Also ich kam auf den Hof, mein Hof war vollgepackt mit Autos, Polizeieinsatz, diversen Menschen hier, ein Kameramann. Es wurden gerade zwei Hunde aus dem Haus gezerrt. Ich hatte einen an der Leine, mit dem kam ich gerade aus dem Wald. Ich habe dann gesagt, hallo, was geht denn hier vor? Und ja, wir sind vom Tierschutz. Ich sag meine Tiere mal bitte hier zu mir. Daraufhin kam dann ein Beamter, riss mir den Hund aus der Hand und legte mich ganz grob in Handschellen und dann wurde ich in so einen Bus verfrachtet. Ich machte darauf aufmerksam, dass ich erkrankt wäre und dass ich dringend zur Toilette muss. Ich hatte Magen- und Darmgrippe. Das wurde mir ewig verweigert. Und dann durfte ich nur im Dabeisein einer Beamtin zur Toilette gehen. Das war so menschenunwürdig, so erniedrigend wie nur sonst irgendwas. Der Polizist hat mich dann, sagte, das war unser Dorfpolizist, der ist sehr nett, sagt Frau Krüger, Sie können jetzt nichts machen. Im Interesse Ihrer Tiere bleiben Sie ruhig. Die Staatsanwältin hat dann noch einen Amtsarzt hinzugezogen, weil sie wollte das so hindrehen, dass ich eine geistesgestörte Frau bin. Das heißt, ein Psychiater war anwesend. Ein Amtsarzt wurde hinzugezogen. Ich weiß nicht, was er für eine Ausbildung hat. Er stellte sich nur vor als Amtsarzt. Wir hatten und ob ich mit ihm bereit bin zu sprechen, dem habe ich eingewilligt. Und er sagte dann nach dem Schluss nur, Frau Krüger, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass sich das alles für Sie gut ausgeht. Ich werde der Staatsanwältin sagen, dass ich hier bei Ihnen keinen Handlungsbedarf sehe. Mhm. Und dann sagte der Dorfpolizist, Frau Krüger, tun Sie sich das nicht an, das Verladen der Tiere. Kommen Sie mit auf die Wache. Von da ab konnte ich dann in Fax an die damalige Anwältin schicken, die ich zuerst hatte. Die hat völlig versagt, die hat gar nichts unternommen. Und der hat mir Kaffee gekocht und dann kamen wir zurück. Es sind Tiere tierschutzwidrig verladen und transportiert worden. Also ich als Tierhalter, wenn ich es gemacht hätte, hätte ich mit einer Anzeige zu rechnen. Die Staatsanwältin darf sowas. Mein Haus stand komplett, alle Türen offen, niemand da. Und wie ich mich darüber beschwert habe und meinen Haustürschlüssel wieder haben wollte, sagt die Staatsanwältin, was regen Sie sich so auf, bei Ihnen ist doch eh nichts zu klauen. Mhm. Das Haus war aufgebrochen. Ich muss mir eine neue Tür kaufen. Mhm. Und in dem Gerichtsbeschluss stand, es besteht der Verdacht, dass hier bei mir Tiere zu Tode gekommen sind, weil ich die nicht gefüttert habe oder medizinisch nicht versorgt und dass ich Hunde auf eine Art und Weise halte, woran sie schweren Schaden nehmen. Es war ein Hundesachverständiger bei der Beschlagnahmung zugegen, der die durchführte und der sagte, alle Hunde sind ausnahmslos in einem sehr guten Futter- und Pflegezustand und sehr aufgeschlossen und freundlich Fremden gegenüber, mhm. was ja nicht für eine qualvolle Haltung spricht. Ja, das heißt, man hatte also an Ort und Stelle schon gewusst, dass diese Maßnahme gar nicht berechtigt war? Eigentlich ja, aber man hat es denn so hingedreht, dass wir wohnen in einem alten Bauernhaus. Und wie gesagt, ich war krank zu der Zeit, habe eine Woche keine Reinigungsarbeiten durchführen können. Es lagen überall Hundehaare. Wenn man langhaarige Hunde hat, der schüttelt sich, dann ist auch mal Dreck an den Wänden. Ich habe schneeweiße Kacheln, die sahen nicht so prickelnd aus. Und dann wurde es so hingedreht, dass wir ja hier in ganz unwürdigen Verhältnissen hausen. Also Sie würden dort in unwürdigen Verhältnissen hausen, deswegen ging es den Tieren schlecht? Ja, richtig. Das passt aber doch von der Logik her nicht. Ja. Die Tiere waren, wir hatten alle krank, das kann auch der Tierarzt bezeugen. Hunde hatten auch eine Durchfallerkrankung. Ein Hund hatte dann in meiner Abwesenheit auf die Fliesen gemacht, was erkennbar aber total frisch war. Die Tierärztin hat sofort nächsten Tag, die bei mir auch regelmäßig ins Haus kommt, hat bei der Staatsanwältin angerufen und gesagt, ich kenne den Haushalt, dort ist es immer ordentlich. Ich fahre da regelmäßig hin und behandle und mache Stichprobenkontrollen. Also die hatte die auch geimpft kürzlich noch. Ich werde von den Zuchtverbänden kontrolliert. Ich habe einen Paragraph 11 Sachkunde Nachweis. Es war nur gerade, es war eine Momentaufnahme und an dem Tag war es saudreckig in meinem Haus. Aber die Tiere waren alle in Top-Zustand. Mhm. Wer konnte wissen, dass es an dem Tag dreckig wäre? Mein Nachbar, der mir immer mit dem Fernglas in die Zimmer schaut, der mit einer der Anzeigenden war. Ich hatte bis dahin keine Vorhänge. Ich mag keine Vorhänge. Sie sagten etwas im Internet. Wäre die Staatsanwältin schon bekannt gemacht worden? Ja. Was steht denn da so ungefähr? Das kann ich Ihnen genau sagen, Staatsanwältin. Warten Sie mal, ich habe das hier gerade. Da gibt's einen Blog und da das liest sich wie ein Albtraum. Oh, jetzt hängt er fest. Sind das mehrere Geschädigte oder nur einer? Also bisher konnte ich nur einen ausfindig machen. Und da ich war jetzt gerade nach mehreren am Google und da bin ich durch Zufall auf Ihre Seite gestoßen. Ja. Und da habe ich, oh, jetzt hat er sich aufgehängt, die Sau. Ja, wenn es nur eine Person ist, dann... Also das war ein Prozess, wo ja. sie als Staatsanwältin tätig war, von dem sie abgerufen wurde. Weil da solche Sachen sind wie, sie trifft sich privat mit ihrem Mann mit einem, und ihrem Mann mit einem Zeugen, Akten werden manipuliert, Zeugen werden unnötig festgehalten, eingeschüchtert und. Das liest sich wie ein Albtraum. Also da soll es noch mehr geben. Eine Bekannte hat mich eben informiert, dass sie auch schon immer in einer Tierschutzsache schon mal auffällig geworden ist. Und das versuchte ich gerade herauszufinden. Das ist doch krank alles. Nein, das ist Deutschland. Das hat die CDU so eingerichtet, seit wir die Wiedervereinigung haben und die Stasi jetzt an der Macht ist. Das muss man doch alles wissen. Ja, einen Rechtsstaat haben wir nicht mehr. Das haben wir nie gehabt. Und wenn irgendwann der Spiegel kommt, irgendein Kamerateam? Wir haben jetzt schon mit einer Menge Pressestellen Kontakt aufgenommen. Ja. Nur die meisten ja. lehnen ab, weil es sich hier um ein Schweben und ein laufendes Verfahren handelt. Da wollen die noch nicht. Mhm. Der Spiegel war sehr interessiert und bittet, dass sich alle darum, dass alle betroffenen Tierhalter sich zusammentun, melden. Ja, die brauchen Zeugenaussagen. Ja, eben. Deswegen. Und deswegen habe ich diese Annonce im Bauernblatt losgelassen. Ja. Vielleicht gibt es auch noch ein Blatt für Tierzüchter. Ja, aber bei uns lesen alle das Bauernblatt. Es gibt Webseiten, wo man da was eingeben, Kommentare eingeben kann und so weiter. Und selbst wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem Portal YouTube, ja. das Wort Veterinäramt eingeben, Veterinäramt Opfer, finden Sie wahrscheinlich nur einen einzigen Beitrag mit Pferden. Okay. Es müssten mehr sein. Sie könnten da auch Ihren Fall bekannt geben und dann dementsprechend mit dem Namen Veterinäramt und so weiter, ne? Haben Sie Waffen im Hause? Nee. Machen Sie aber sich einen Bewegungsmelder dran. Ja. Das ist nur. Sind Sie allein im Hause? Im Moment ja. Ansonsten lebt mein Vater bei mir, der ist aber sehr, sehr schwerhörig. Mhm. Vorher hatte ich die Hunde. Das ist nämlich genau das, wovor ich Angst habe. Mein Mann hat gedroht, mich umzubringen. Und ich habe zwei sehr wehrhafte große Hunde hier gehabt. Hatte. Ja, können Sie vielleicht jetzt neue besorgen? Ich bin nicht finanziell, bin ich sehr gebeutelt durch die Scheidung. Ich habe die letzten Jahre 45.000 Euro verloren. Und bin finanziell echt jetzt Ende. Was heißt denn, jemand hat gedroht, Sie umzubringen? Mein Mann hat öffentlich vor Zeugen gedroht, mich umzubringen, ja. Er macht mich fertig, er lässt mir keinen Stein auf den anderen und ich soll aufpassen, dass er nicht bei Nacht kommt und mir den Schädel einschlägt. Das hat er vor Zeugen gesagt. Das interessiert die Polizei überhaupt nicht, weil es ist ja kein eindeutiger Beweis. Das sagt er so daher im Eifer des Gefechts und. Spielerei. Ja, aber so ist es. Anzeigen werden eingestellt, Verfahren werden eingestellt, weil, obwohl er ist hier wieder auf dem Grundstück gewesen, trotz Haus- und Hofverbot, ich habe einen Zeugen und seine Lebensgefährtin sagt, nein, der war da überhaupt nicht. Er und seine Begleiterin haben einvernehmlich behauptet, dass er gar nicht auf dem Grundstück war. Was macht er beruflich? Er ist Arbeiter, irgendwas, er hat den Job verloren, wie er verurteilt wurde hier. Und das hat ihn natürlich nur noch mehr in Rage gebracht. Was er jetzt beruflich macht, ich weiß es nicht. Mhm. Irgendwelche Beziehungen zu Clubs? Nein, gar nicht. Aber seine Freundin hat Geld. Hat sie irgendwelche Clubmitgliedschaften? Das weiß ich nicht. Ich kenne die Frau gar nicht. Ich habe sie nur ein paar Mal gesehen und weiß den Nachnamen. Ja gut, dann versuchen Sie den Vornamen rauszufinden anhand der Adresse und dann googeln Sie diesen ganzen vollen Namen im Internet. Ja. Also bei ihm habe ich nichts finden können und da bin ich schon dabei. Ich denke mal, unter ihr werde ich eher fündig. Mhm. Sowas frisst das eigene Leben auf. Ja, es gibt viele solche. Aber Ihr Fall ist noch harmlos im Vergleich zu den anderen. Oh, das lässt mich hoffen. Können Sie ja gucken, wenn Sie sich die Webseite kriminalstadt.de ansehen. Ja. Dann sehen Sie ja, was anderen passiert ist. Meine Tante hat mir immer sowas erzählt, die war im Dritten Reich, hat die geholfen, Juden rauszuschaffen. Und die glaubte auch immer, dass wir alle in Polizeistadt sind und überwacht sind. Ja stimmt, wenn ich das Landgericht Bielefeld betrete, kommen sofort zwei Wachleute und müssen mich verfolgen. Das ist doch krank alles. Das wissen die, aber die halten ja uns für krank, weil wir die Gesetze richtig befolgen. Ja. Dann versuchen Sie mal ein paar Leute telefonisch zu erreichen. Ja, alles klar. Und die Frau Auerswald auch. Da dürfen Sie normalerweise immer auch spät anrufen. Gut, und sagen Sie dem Herrn Gehring, dass er sich bitte melden möchte. Ja, gut, dann sage ich ihm gleich Bescheid. Das ist nett. Dankeschön. Ja. Tschüss.